Modul 3. Beschwerden. Reklamationen. Alltägliche Situationen. Aufgabe 1 und 2. Hallo? Tag, Susi. Melanie hier. Wie geht's? Bist du schon zu Hause? Ja, ich habe Husten und Schnupfen, eine Erkältung eben. Da bin ich früher nach Hause gegangen. Oh, du Arme. Hast du trotzdem etwas Zeit? Für dich immer. Was ist denn los? Also, hör mal zu. Ich hab dir doch erzählt, dass ich eine Kaffeemaschine bestellt habe, nicht wahr? Und jetzt endlich ist das Paket angekommen. Jetzt erst? Die Bestellung liegt doch schon 3 Wochen zurück. Ja eben, das finde ich eigentlich sehr ärgerlich. Und noch etwas, die haben auch noch die falsche Maschine geschickt. Dann musst du dich beschweren und denen Bescheid geben, dass sie die richtige Maschine schicken. Ich weiß. Ich habe zuerst angerufen und wollte gleich eine Mail schreiben, dass das nicht in Ordnung ist und dass ich sehr enttäuscht bin. Aber ich habe das bisher noch nie gemacht. Deshalb wollte ich dich fragen, worauf man bei einer Reklamation achten muss. Gibt es da irgendwelche Regeln oder Vorschriften? Und was kann ich verlangen? Na, ein paar formale Regeln gibt es schon. Und typische Standardsätze. Hast du denn schon was geschrieben? Ja, schon. Dann schick mir doch einfach mal deinen Entwurf. Ich sehe ihn mir dann an. Danke. Und wenn du es anders machen würdest, dann ändere es einfach direkt. Aber jetzt entschuldige bitte. Ich mache mir erstmal einen Tee und leg mich ins Bett. Bis morgen. Tschüss.